mal bitte einen Schritt zurück und dann... Fick dir deine Scheißfresse! Deine Scheißfresse! Ist man genauso gut drauf, als wenn man Koks nimmt.